Den großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il und den verehrten Genossen Kim Jong-un widmete die Satya-Partei von Bangladesch zum 7. Parteitag der Partei der Arbeit Koreas Urkunden über ihre Verdienste. Eine Veranstaltung zur Übergabe der Urkunden an sie fand jüngst in Dhaka statt. Daran waren die Mitglieder der Führung der Satya-Partei sowie der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVK in Bangladesch und die Botschaftsangehörigen beteiligt. Die Teilnehmer legten an einem Kunstwerk, auf dem die großen Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammen sind, Blumensträuße nieder und erwiesen ihre Hochachtung. Der Generalsekretär der Satya-Partei übergab dem koreanischen Botschafter die Urkunden für Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un.